Ein Schwefelschwan, der wie ein Blitz ein neun Schock schlafen kann, wenn man den Finger kaum ins kalte Wasser steckt. Ach, Herr Schösser, bin ich gar zu spät, mit uns alle bauen es heute hin. Ach, Herr Schösser, bin ich gar zu spät, mit uns alle bauen es heute hin. Unsere gnädige Frau ist nicht ein Prinkelschold, und nicht gleich unser Eint, ein Arm und grobes Holz, so red sie doch mit uns daher, als wenn sie unsersgleichen wär. Sie ist recht fromm, recht wirklich und genau, und machte unser gnädigen Herrn als einer Frieder aus. Viel toller wär. Taren bares Geld, trockener Weise zu verschaufeln, ist ein Ding, das harte fällt, wenn sie uns die Haare tauschen. Doch was fort ist, bleibt wohl fort, kann man doch am anderen Ort alles doppelt widersparen. Lass die 50 Taler, 50, 50 Taler haben. Doch was fort ist, bleibt wohl fort, kann man doch am anderen Ort alles doppelt wieder sparen. Lass die 50 Taler haben. Thank you.

Und der Steuerbieter muss heute mit.